Da erging das Wort Jahwes an Jeremia, während er noch im Wachthofe in Haft gehalten wurde, zum zweiten Male also, so spricht Jahwe, der es ausführt, Jahwe, der es plant, um es zu verwirklichen, Jahwe ist sein Name. Strich, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir Großes und Unbegreifliches, das du bisher nicht kanntest, verkündigen. Ja, so spricht Jahwe, der Gott Israels, in Betreff der Häuser dieser Stadt und in Betreff der Paläste der Könige von Juda, die da zertrümmert wurden für die Belagerungswelle und für das Schwert. Es kommen welche, um mit den Chaldäern zu streiten und die Häuser mit den Leichen der Menschen anzufüllen, die ich in meinem Zorn und in meinem Grimm erschlagen und um deren gesamter Bosheit willen ich mein Antlitz vor dieser Stadt verhüllt habe. Fürwahr, ich will ihr einen Verband und Heilmittel auflegen und ihnen Heilung schaffen und ihnen Überfluss an beständigem Heil eröffnen und will die Gefangenen Judas und die Gefangenen Israels zurückbringen und wiederherstellen wie zuvor. Und ich will sie reinigen von aller ihrer Verschuldung, die sie gegen mich begangen haben, und will ihnen alle Verschuldungen verzeihen, die sie gegen mich begangen haben und mit denen sie sich gegen mich empört haben, dass sie mir zum Ruhme, zur Wonne, zum Preise und zur Verherrlichung gereichen soll bei allen Völkern der Erde, die, wenn sie von all dem Guten hören, das ich ihnen erweise, beben und zittern werden ob all des Guten und all des Heils, das ich ihr erweise. So spricht Jahwe, man soll an diesem Orte, von dem ihr sagt, verödet ist er, bewohnerlos und ohne Vieh. In den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, den Verödeten, die da menschenleer und ohne Bewohner und ohne Vieh sind, wiederum vernehmen Wonnejubel und Freudenjubel, Bräutigamsjubel und Brautjubel, Jubel derer, die da rufen, preiset Jahwe der Herrscharen, denn gütig ist Jahwe, denn immer da währt seine Huld. Die da Dankopfer zum Tempel Jahwes bringen, denn ich werde die Gefangenen des Landes heimkehren lassen, dass sie seien wie zuvor, spricht Jahwe. So spricht Jahwe der Herrscharen, es soll an diesem Orte, der da verödet, leer von Menschen wie von Vieh ist, und in allen seinen Städten wiederum eine Aue bevölkert von Hirten, die ihre Herde sich lagern lassen, vorhanden sein, in den Städten auf dem Gebirge, in den Städten in der Niederung und in den Städten des Südlandes und im Lande Benjamin und in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas sollen die Schafe wiederum an dem sie Zählenden vorüberziehen, spricht Jahwe. Fürwahr, es kommt die Zeit, ist der Spruch Jahwes, da will ich die freundliche Verheißung, die ich in Betreff des Hauses Israel und des Hauses Juda gegeben habe, in Erfüllung gehen lassen, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich David sprossen lassen einen rechten Spross, dass er Recht und Gerechtigkeit im Lande übe. In jenen Tagen wird Juda geholfen werden und Jerusalem in Sicherheit wohnen, und das wird der Name sein, mit dem man es benennen wird, Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht Jahwe, es soll David nie an einem Nachkommen fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitze, und den levitischen Priestern soll es nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir stehe, der Brandopfer darbringe und Speisopfer in Rauch aufgehen lasse und Schlachtopfer zurichte alle Zeit. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia folgendermaßen, so spricht Jahwe, so wenig ihr meinen Bund mit dem Tag und meinen Bund mit der Nacht aufzuheben vermögt, dass Tag und Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit eintreten, so wenig wird auch mein Bund mit meinem Knechte David aufgehoben werden, dass er nicht mehr einen Abkömmling haben sollte, der auf seinem Throne herrsche, und mit meinen Dienern, den priesterlichen Leviten. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meers nicht gemessen werden kann, so unzählbar will ich die Nachkommen meines Knechtes David machen und die Leviten, die mir dienen. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia folgendermaßen, hast du nicht wahrgenommen, was diese Leute da reden, indem sie sagen, die beiden Reiche, die Jahwe erwählt hatte, die hat er verworfen. Und dass sie von meinem Volke lästerlich sagen, es sei in ihren Augen kein Volk mehr? So spricht Jahwe, so gewiss mein Bund mit Tag und Nacht besteht, so gewiss ich die Ordnungen des Himmels und der Erde geschaffen habe, so wenig will ich die Nachkommen Jakobs und meines Knechtes David verwerfen, dass ich aus seinen Nachkommen nicht mehr Herrscher über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs entnehmen sollte, denn ich will ihr Geschick wenden und mich ihrer wiederum erbarmen.